vertrauensbildende Maßnahmen im Grenzbereich vor. Bereich des Hindernisses Kambodscha, von Peking spätestens seit 1983 als Haupthindernis bezeichnet, wurde unter Gorbatschow eine neue sowjetische Beweglichkeit erkennbar. Der Durchbruch erfolgte im Sommer letzten Jahres, als Moskau die chinesische Führung davon überzeugen konnte, dass die Sowjetunion alle ihr vertretbar erscheinenden Mittel einsetzen werde, um Vietnam zu einem möglichst raschen Abzug aus Kambodscha zu bewegen. Aber auch China bewegte sich und ließ eine wachsende Distanz von seinem kambodschanischen Hauptklienten, den Khmer Rouge, erkennen. Doch Differenzen bestanden und bestehen noch im Hinblick auf das Übergangsregime in Kambodscha bis zu den Wahlen. Aber es bleibt festzuhalten, es war ein erster Durchbruch im Bereich des Hindernisses Kambodscha, der den Weg für das von Moskau seit langem angestrebte Gipfeltreffen freimachte. Es war die Zusage Moskaus, dass die Sowjetunion auf den Abzug der vietnamesischen Truppen aus Kambodscha hinwirken werde. Soweit diese Analyse. Abschließend eine Bewertung des jetzt begonnenen schwierigen Dialogs zwischen Moskau und Peking. Ein Beitrag von Johannes Grotzki. Die China-Reise von Michail Gorbatschow wird im doppelten Sinn in die Geschichte eingehen. Der historische Händedruck, der die Normalisierung der Staats- und Parteibeziehungen zwischen Moskau und Peking besiegelte, wurde konterkariert von einem historischen Volksmarsch, dessen Bewertung zunächst noch offen bleiben muss. Die angespannte Lage auf den Straßen von Peking und die noch ungeklärten Fragen zwischen beiden Staaten, das erste Auftreten eines sowjetischen Parteiführers nach 30 Jahren in einer Situation, der selbst die Regierenden in Peking mehr unsicher als entschieden gegenüberstehen. All dies erforderte von Gorbatschow politischen Takt und politisches Taktieren gleichermaßen. Der sowjetische Gast übte Zurückhaltung bis zuletzt und wollte sich dennoch nicht verleugnen. Gorbatschow, der gelegentlich zu rationaler Ungeduld und emotionaler Direktheit neigt, ein Mann, der persönlichen, ja körperlichen Kontakt zu seiner Umgebung sucht und im herausfordernden Dialog seine Bestätigung findet, dieser Mann musste sich im fließenden Prozess einer möglichen politischen Umformierung in China bewähren. Dem Friedensschluss von Gorbatschow mit Deng Xiaoping standen die Angriffe der Öffentlichkeit auf gerade diesen alten Mann Chinas gegenüber. Studenten, die in Briefen und Pamphleten ihr neues Idol, die sowjetische Perestroika, beschworen, sie griffen gleichzeitig die Korruptheit von Gorbatschows wichtigsten Gesprächspartner öffentlich an. In dieser Situation bewies Gorbatschow Mut und Takt. Sein Lob für die Studenten, wie auch sein Lob für den politischen Dialog, ergänzte er mit einem eindeutigen Hinweis auf Erfahrungen im eigenen Land. Wirtschaftliche Reformen sind ohne radikale Reformen des politischen Systems nicht denkbar. Nur so ist es auch gelungen, die Hindernisse zwischen Moskau und China abzubauen. Die radikalen Truppenreduzierungen, die Bereitschaft zum Ausgleich im Grenzgebiet, das Angebot, gemeinsam Produkte und Märkte zu entwickeln, all dies beweist, die Sowjetunion hat sich um die Normalisierung mit China bemüht. Und zwar ohne dabei ihre Westpolitik zu vernachlässigen. Die Einbeziehung des amerikanischen Aspektes in die Pekinger Gespräche, die Bereitschaft, den Pazifik nicht als trennende Grenze zwischen Asien und Amerika, sondern als verbindendes Gewässer zu interpretieren, zeugt von der Haltung eines Globalpolitikers, der auch gegenüber China keine Einkreisungsängste kennt und selbst keine Einkreisungsgefahr heraufbeschwören will. Deshalb wirbt Gorbatschow auch für eine weitere Entmilitarisierung des sowjetisch-chinesischen Grenzgebietes. Natürlich konnte ein wichtiger Punkt bei diesem ersten Gipfel nicht gelöst werden. Was soll politisch aus Kambodscha werden, wenn die Moskau-orientierten Truppen Vietnams in diesem Jahr abziehen? Doch noch vor wenigen Jahren hätten die Chinesen unter Ablesen einer vorbereiteten Erklärung protestierend den Verhandlungsraum verlassen, wenn ihre Maximalforderungen nicht erfüllt worden wären. Heute gibt man sich emotional gelassener, politisch pluralistischer. Beide Seiten profitieren von dem Umstand, dass ihre jeweiligen Länder nicht mehr mit dem Absolutheitsanspruch auf die ewige Wahrheit weiterkamen. Die politischen und wirtschaftlichen Sackgassen zwangen zu gesellschaftlichen Reformansätzen, die zunächst Moskau und Peking scheinbar voneinander weg, letztlich aber wieder näher aneinander führten. Genau diese Entwicklung verbirgt sich hinter der jüngsten Losung von der Normalisierung der Staats- und Parteibeziehungen zwischen China und der Sowjetunion. Zumindest auf diesem Gebiet hat kein Donnerknall in Peking Weltgeschichte gemacht, sondern eine Evolution, von der die Revolution eingeholt wurde. Gorbatschow hat seinen Teil erfolgreich dazu beigetragen. Das war Hintergrundpolitik. Heute der chinesisch-sowjetische Gipfel und die innenpolitische Lage in der Volksrepublik. Es geht zu einer Reform des östlichen Militärbündnisses. Im Verlauf des Palästinenseraufstandes gegen Israel sind heute zum ersten Mal automatische Waffen gegen Soldaten der Besatzungsmacht verwendet worden. Italiens Regierung unter Ministerpräsident De Mita ist zurückgetreten. Die österreichische Volkspartei hat seit heute einen neuen Vorsitzenden. Streit bei der Ökumenischen Versammlung in Basel verhindert bisher die Verabschiedung eines Schlussdokuments. Auf dem Besuchsprogramm von Bundesverteidigungsminister Gerhard Stoltenberg standen heute in Washington Gespräche bei Vizepräsident Quayle und US-Außenminister Baker, in denen noch einmal nach Wegen gesucht werden sollte, den Streit zwischen beiden Regierungen über die Erneuerung der nuklearen Kurzstreckenraketen beizulegen. Inwieweit Bewegung in die Sache gekommen ist, schildert Wolfgang Fechner. Im Raketenstreit zwischen Bonn und Washington ist bei den Gesprächen von Bundesverteidigungsminister Gerhard Stoltenberg mit seinem amerikanischen Kollegen Cheney und US-Außenminister James Baker Annäherung in den strittigen Fragen über die Modernisierung der Lance-Kurzstreckenraketen erzielt worden. Diese Einigung sieht so aus, dass eine abschließende Entscheidung noch vor der NATO-Gipfelkonferenz in Brüssel Ende Mai möglich erscheint. Stoltenberg, der heute Nachmittag den Rückflug nach Bonn angetreten hat, zeigte sich sehr befriedigt von der Atmosphäre, in der seine Gespräche stattgefunden haben und auch von dem gegenseitigen Entgegenkommen. Offen bleibt allerdings die Frage, wer sich weiter auf den anderen zubewegt hat. Da gab es von beiden Seiten unterschiedliche Auslegungen. Stoltenberg, der heute Vormittag noch einmal mit hohen Politikern konferierte, verschwieg allerdings nicht, dass es vor einer endgültigen Einigung noch erheblichen Diskussionsbedarf gebe. Es könne nicht davon gesprochen werden, dass man die Lösung schon in der Hand habe oder gar ein unterschriftsreifes Papier. In diesem Zusammenhang wies er darauf hin, dass es sich bei der Frage der Entscheidung über die Modernisierung bzw. den Ersatz der nuklearen Lance-Kurzstreckenraketen nicht um ein bilaterales deutsch-amerikanisches Problem handle, sondern alle Bündnispartner gehört werden müssten. Mit Widerstand aus London und aus Paris müsse gerechnet werden. Die Einbeziehung dieser Waffenkategorie in Europa und ihre Einbeziehung in den Abrüstungsprozess zwischen West und Ost ist also noch keine beschlossene Sache. Einzelheiten über die erreichten Ergebnisse im deutsch-amerikanischen Abstimmungsprozess wollte Stoltenberg mit Rücksicht auf die weiteren Verhandlungen nicht nennen. Beobachter in Washington gehen jedoch davon aus, dass die USA auf die deutsche Forderung eingehen werden, Verhandlungen über die Kurzstreckenwaffen mit der Sowjetunion aufzunehmen, und zwar frühzeitig, wenn es Fortschritte bei den Wiener Verhandlungen über die Verminderung der konventionellen Rüstungen erlauben. Die amerikanische Regierung besteht jedoch darauf, dass in dem Kompromiss eine dritte Nulllösung bei den Nuklearwaffen in Europa ausgeschlossen wird. Die Chefs der politischen Hauptverwaltungen der Armeen des Warschauer Paktes haben in Budapest ungarische Vorschläge zu einer politischen und institutionellen Reform des östlichen Militärbündnisses beraten. Dabei zeichnet sich die Unterstützung der ungarischen Pläne durch die Führungsmacht Sowjetunion und durch Polen sowie die Ablehnung weitreichender Reformen seitens der DDR, der Tschechoslowakei und Rumäniens ab. Hören Sie Einzelheiten von Gábor Kiszedy. Auf die Anfang dieser Woche bekannt gewordene Absicht Rumäniens, Ungarn auf dem Bukarester Gipfel des Warschauer Paktes im Juli des Revisionismus und der antisozialistischen Umtriebe anzuklagen, hat die ungarische Führung auf eine äußerst bemerkenswerte Weise reagiert. Zunächst einmal nutzte Parteichef Károly Gross gestern die Gelegenheit, um die in Budapest zu einer geschlossenen Sitzung versammelten Leiter der politischen Hauptverwaltung des Warschauer Paktes über die Pläne seiner Partei zur Reform des Militärbündnisses zu unterrichten. Demnach sollte künftig die Politisierung der Organisation verstärkt angestrebt werden. Es sei zwar nicht notwendig, die 1955 vereinbarten Grundfunktionen des Paktes zu überprüfen, doch die Souveränität und die spezifischen Interessen der einzelnen Mitgliedstaaten sollten künftig in der Satzung verankert werden. Die Demokratisierung der Organisation sei nicht zu vermeiden. So sollten bei den Beratungen der Führungsgremien auch Stellungnahmen zu den einzelnen Fragen der internationalen Politik ausgearbeitet werden. Die Kommuniqués müssten künftig die unterschiedlichen Meinungen widerspiegeln. Auch die Rotation der Oberkommandeure müsste endlich verwirklicht werden. Bisher ist dieser Posten stets von der Sowjetunion besetzt worden. Parteichef Groß wies auch noch mit besonderem Nachdruck darauf hin, dass der Warschauer Pakt künftig den Menschenrechten eine viel größere Aufmerksamkeit entgegenbringen müsste. Diesbezüglich schlug er die Gründung eines Sonderausschusses vor. Diese Körperschaft wäre auch für die Problematik der nationalen Minderheiten zuständig. Der ungarische Vorschlagskatalog, der in Zusammenarbeit mit den zuständigen sowjetischen Stellen erstellt worden ist, wird im Juli der politischen Beratungskörperschaft des Warschauer Paktes in Bukarest unterbreitet. Da jedoch Rumänien unverändert darauf besteht, die ungarische Demokratisierung, die in Ceausescus Auslegung eine Gefahr für das gesamte sozialistische Lager darstellt, vor dem Führungsgremium des Bündnisses anzuprangern, hat der außenpolitische Chefberater vom Parteichef Groß, Gyula Törmer, auch noch für notwendig gehalten, sich öffentlich gegen jedweden Belebungsversuch der berüchtigten Brezhnev-Doktrin zu wenden. Im Budapester Rundfunk wies er heute darauf hin, dass die ungarische Führung in ihren Entscheidungen souverän sei und jederzeit den Austritt aus dem Warschauer Pakt veranlassen würde, wenn dies die nationalen Interessen des Landes verlangten. Es sei jedoch eine andere Frage, dass diese Interessen gegenwärtig gerade für die Fortsetzung der Mitgliedschaft sprechen. Ungarns Position ist also eindeutig. Budapest sieht keinen Grund zur Rechtfertigung gegenüber den immer hysterischer werdenden rumänischen Anschuldigungen, denen es selbst dann nüchtern zu begegnen wünscht, wenn diese auch noch von Prag unterstützt werden. Außerdem ist man in Budapest der Meinung, dass ein verstärktes Trommelfeuer der Propaganda aus der Nachbarschaft zur Verbesserung des in letzter Zeit schwer strapazierten Verhältnisses zwischen Bevölkerung und Partei beitragen könnte. Gábor Kiszely aus Budapest. Nach Estland, nun Litauen, Nationalisierung und das heißt in diesem Fall Entsowjetisierung der Bodenschätze und der natürlichen Ressourcen, die Volkssprache nunmehr offiziell Amtssprache, dazu noch die rechtlichen Grundlagen für eine eigene Währung und eine eigene Staatsangehörigkeit. Aus Moskauer Sicht erscheinen diese Beschlüsse schlicht verfassungswidrig. Und für Michail Gorbatschow kann sich die Machtfrage dort eher stellen als in Armenien und Georgien, denn wo die Straße regiert, ist der Einsatz von Polizei und Militär allemal eher zu legitimieren als dort, wo gesetzliche Organe handeln. Zum dramatischen Streben der Balten nach Autonomie, Gisbert Mrozek. Zu Brezhnevs Zeiten wäre das Abstimmungsergebnis heute Mittag das Startsignal für die Panzer gewesen. Die Sowjetrepublik Litauen erklärte sich für souverän, legt sich eine eigene Staatsbürgerschaft zu, erklärt Litauisch zur Amtssprache, reklamiert für sich das Recht, über litauische Luft, Wasser und Boden selbst verfügen zu können und Gesetze aus Moskau sollen in Litauen erst dann gültig werden, wenn sie auch den Sowjet in Vilnius passiert haben. Das ist eine Kriegserklärung an den Zentralismus alten Schlages. Aber ein ganz ähnlicher Beschluss Estlands im vergangenen November ging unter heftigen verbalen Protesten aus Moskau, aber ohne Panzer ab. In Lettland sind entsprechende Gesetze in Vorbereitung. Die Balten testen, wie weit sie gehen können und Gorbatschow lässt sie testen bislang. Die Grenzen der baltischen Teststrecke sind allerdings abgesteckt mit den Grenzfehlen der Sowjetunion. Hart an diese Grenze heran ging ein Kongress der baltischen Volksfronten am vergangenen Pfingstwochenende in Tallinn, der beschloss, der Hitler-Stalin-Pakt müsse für verbrecherisch, null und nichtig erklärt werden. Der Pakt vom 23. August 1939 plus geheimen Zusatzprotokoll über das Baltikum war die Ouvertüre für die Okkupation durch Stalin und die diplomatische Voraussetzung dafür, dass Hunderttausende von Balten nach Sibirien deportiert wurden. Im Vorfeld des 50. Jahrestages dieses Paktes sehen jetzt altgediente KP-Funktionäre ein Gespenst im Baltikum umgehen, das Gespenst des Separatismus. Derselbe Volksfrontkongress, der das Gespenst heraufbeschwor, versuchte es gleich wieder durch den Entwurf einer gewagten politischen Plattform zu bannen. Gefordert wird eine gemeinsame baltische Wirtschaftszone, Selbstständigkeit und Unabhängigkeit der baltischen Völker in einer neutralen und entmilitarisierten Zone in Europa. Das klingt fast wie Finnlandisierung der westlichen Sowjetunion, wird aber von Volksfrontvertretern als die einzige Möglichkeit gesehen, die brisanten Probleme des Baltikums innerhalb der UdSSR zu lösen, ökonomische wie ökologische. Denn so sieht nach Volksfrontüberzeugung das bisherige Macht- und Wirtschaftsgefüge aus. In Fabriken, die von Moskau aus mit russischen Verordnungen gelenkt werden und mit ihren Emissionen Land und Luft im Baltikum vergiften, produzieren zugewanderte russische Arbeiter Produkte, die nicht dem Baltikum zugutekommen, sondern gleich in der Weite der Sowjetunion wieder verschwinden. Mehr Selbstständigkeit, das streben die Balten zäh und zielstrebig an. Und das können sie, weil Gorbatschow darauf setzt, dass wirtschaftliche Blüte des Baltikums der maroden Sowjetwirtschaft neue Kraft zuführt. Gegen sie steht allerdings nicht nur der alte zentralisierte Apparat, sondern auch die aus Russland, Weißrussland und der Ukraine zugewanderten Arbeitskräfte, die beispielsweise in Lettland schon fast die Bevölkerungsmehrheit ausmachen und jetzt befürchten, aus der Region vertrieben zu werden, die sie schon fast für das Paradies halten. Sie strömen in den sogenannten Interfronten zusammen. Sie organisierten Protestdemonstrationen gegen die Reformgesetze. Sie drohten Ende April mit Generalstreik gegen Volksfrontprojekte. Sie machen mobil gegen das, was sie für Volksfrontseparatismus halten. Haben zwar bisher nichts verhindern, aber verzögern können. Gorbatschow hat bei seinem Abschied in Peking vom Beginn einer neuen Ära gesprochen. Nun ist es in der Tat keine geringe Sache, wenn sich die Führer der beiden größten kommunistischen Parteien nach 30 Jahren wieder treffen, wenn Gorbatschow auch mit einer Führung verhandeln musste, die im eigenen Lande nicht mehr Herr der Lage ist. So war der Besuch, wenn auch nicht der Beginn einer neuen Ära, so doch ein Symbol für die Normalisierung der Beziehungen zwischen beiden Ländern. Gorbatschow hatte sich lange um den Besuch bemüht und Pekings drei Vorbedingungen erfüllt, nämlich die sowjetischen Truppen aus Afghanistan zurückgezogen, Vietnam zum Rückzug aus Kambodscha veranlasst und eine drastische Verringerung des Militärpotenzials im Fernen Osten eingeleitet, was ihm auch nicht schwer fiel. Denn wer eine versteifte und gelähmte sozialistische Wirtschaft reformieren will, kann sich keine riesige Militärmaschine mehr leisten. Weshalb ja auch Deng Xiaoping, der große Mann Chinas, seine Armee schon vor Jahren um 1 Million Mann verringert hatte. Gorbatschow hat ferner in Peking die Fehler seiner Vorgänger in ihrer China-Politik eingestanden und zugesichert. Man werde diese Fehler nicht wieder begehen. Man werde keine Hegemonie weder in Asien noch anderswo anstreben. Er bestätigte den Grundsatz, dass alle kommunistischen Parteien und Staaten gleich seien und dass man sich in ihre internen Angelegenheiten nicht einmischen werde. Er zeigte damit, dass die Brezhnev-Doktrin für ihn nicht mehr aktuell ist. Die Normalisierung der Beziehungen mit Peking, sagte er, sei nicht gegen dritte Länder gerichtet. Alles das sind Punkte, die chinesischen, auch unausgesprochenen Forderungen entsprachen und gegen die Gorbatschows Vorgänger verstoßen hatten. Die Chinesen nahmen das alles höflich reserviert zur Kenntnis, boten ihrerseits aber keine Zugeständnisse an. Gorbatschows Besuch machte, wie erwartet, deutlich, dass eine Rückkehr zur Allianz Moskau-Peking wie in den 50er Jahren ausgeschlossen ist. Eine gemeinsame Ideologie, wenn sie überhaupt jemals bestanden haben sollte, man kann daran seine Zweifel haben, gibt es heute mit Sicherheit nicht mehr. Und von der Weltrevolution hat man in Peking bestimmt nicht gesprochen. Da haben beide Parteien heute längst andere und viel größere Sorgen. Man sprach nüchtern und relativ entspannt, soweit dies den Chinesen beim Gedanken an die draußen protestierenden Massen möglich war, und man gab sich Mühe, in der Welt, vor allem bei den besorgten Nachbarn, keine Furcht vor einer neuen sowjetisch-chinesischen Allianz aufkommen zu lassen. Man will, hieß es, die kulturelle Zusammenarbeit verstärken, aber das will nicht viel bedeuten. Chinesen wie Sowjets blicken heute, was Kultur betrifft, in den freien Westen und auch was die Wirtschaft betrifft. Man will zwar die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen China und der Sowjetunion verstärken, das wird auch möglich sein, aber auch hier sind den Bemühungen Grenzen gesetzt. Gorbatschows Besuch bestätigte eine Politik, die schon vor 5 Jahren eingeleitet worden war und die nun in gleicher Weise fortgesetzt wird. Gorbatschow sprach von dem Beginn einer neuen Ära. Wie Bundesaußenminister Hans Klein auf einer Pressekonferenz mitteilte, die erst vor einer halben Stunde zu Ende gegangen ist, hat man vielmehr so lange benötigt, um die Berichte, die Stoltenberg über seine Gespräche in Washington, Genscher, über seine Verhandlungen in Paris und Bundeskanzler Kohl über seine heutige Unterredung mit dem belgischen Ministerpräsidenten Martens zu diskutieren. Man hat sich darauf verständigt, nicht wie ursprünglich angenommen war, eine dreiköpfige Arbeitsgruppe in die USA am Dienstag zu entsenden, um weitere Gespräche über einen Kompromiss zu führen. Der Bundeskanzler wird morgen das Ergebnis des heutigen Gesprächs in einem Brief an den amerikanischen Präsidenten übermitteln. Er hat anschließend auch vor, sowohl mit Präsident Bush als auch mit anderen wichtigen NATO-Verbündeten noch telefonisch Kontakt aufzunehmen. Der Kompromissvorschlag der USA zur Beilegung des Streites ist zwar für Bonn noch nicht das letzte Wort, wird jedoch sehr ernst genommen. Sie können davon ausgehen, dass die Bundesregierung dem Papier der Amerikaner große Bedeutung beimisst und es deshalb auch für richtig hält, dass wir ganz schnell reagieren und dass der Bundeskanzler persönlich mit einem Schreiben die deutschen Standpunkte übergibt, soweit sie noch von Interesse in dem Zusammenhang dann sind. Die Bundesregierung ist noch immer bestrebt, bis zum Wochenende, also bis zum nächsten Samstag, die Meinungsverschiedenheiten in der NATO über die Modernisierung der Kurzstreckenraketen auszuräumen. Klein gestand aber gleichzeitig auf der Pressekonferenz ein, dass es noch einige Politiker gibt, die nicht der Meinung der Mehrheit in der Koalition sind. Es gibt ein paar fundamentalistische Kollegen da oder dort, aber das würde ich jetzt nicht für die Koalition in ihrer überwiegenden Mehrheit konstatieren. Wie man hört, soll es vor allem darum gehen, dass die NATO und damit auch Bonn einer nationalen amerikanischen Forschung und Entwicklung eines Lens-Nachfolgesystems ausdrücklich zustimmen soll. Das soll der eigentliche Punkt sein, über den noch Streit herrscht. In welcher Form diese Zustimmung erfolgen soll, das ist eben unklar. Und es könnte sein, dass das auch in einem sogenannten Seitenpapier dann geregelt wird, also nicht in einem richtigen Kompromisspapier. Herr Frank, vielleicht ganz kurz noch zu einem ganz anderen Thema. Laut einer Aussage des außenpolitischen Kanzlerberaters Telczyk soll der Bundeskanzler noch vor der Sommerpause die Volksrepublik Polen besuchen. Ist denn inzwischen ein konkretes Datum und vielleicht sogar ein Themenplan dieser Visite bekannt? Ein Themenplan ist noch nicht bekannt, weil man sich noch über finanzielle Fragen nicht völlig einig ist und da auch Rücksprache mit dem Pariser Club über die Entschuldung Polens noch herbeiführen muss. Aber ein Datum steht insofern fest, dass es frühestens nach dem Weltwirtschaftsgipfel am 16. Juli geschehen soll und vor den 22. dem Beginn der eigentlichen parlamentarischen Sommerpause. Wohlgemerkt Juli und nicht, wie allgemein gemeldet worden ist, Juli. Henning, auf der ersten Nationalkonferenz der sogenannten Reformer in der Partei forderte er einen außerordentlichen Parteitag der ungarischen Kommunisten. Hauptzweck, die reformneutrale Parteiführung um Generalsekretär Károly Gross soll abgelöst werden. Entschiedene Reformbefürworter sollen dagegen das Zepter in die Hand nehmen. Weitere Einzelheiten von Gábor Kiszedy aus Budapest. Über 400 Vertreter der kommunistischen Reformkreise haben dieses Wochenende auf ihrem ersten Landestreffen in der südungarischen Universitätsstadt Szeged die radikale Demokratisierung der KP verlangt. Die in den vergangenen Monaten überall im Lande an der Basis entstandenen Kreise repräsentieren einen beträchtlichen Teil der gegenwärtig rund 780.000 zählenden Mitgliedschaft. In ihrem heute verabschiedeten Programm gehen sie davon aus, dass das nach 1956 zum Teil abgeänderte tyrannische und poststalinistische Sozialismusmodell für heute bereits funktionsunfähig geworden ist. Sie fordern entschieden die Rehabilitierung des Volksaufstandes von 1956 als eine revolutionäre Erhebung. Indem sie die KP als eine politisierende, demokratische Partei umgestalten wollen, setzen sie sich für die Abschaffung der überholten Apparate ein und verlangen die Entfernung der reformfeindlichen Kräfte aus der Führung. Dies soll auf einem baldigen außerordentlichen Parteitag geschehen. Staatsminister und Politbüromitglied Imre Pozsgai, einer der führenden Reformer in der Parteispitze, scheint nunmehr bereit zu sein, sich künftig auch deklariert auf die Reformkreise zu stützen. Ihm folgt auch die andere namhafte Gestalt im Politbüro, Dreje Nyers. Beide Politiker haben dieses Wochenende in Szeged die Einberufung des Parteikongresses gefordert und sich für die Erneuerung der Führung eingesetzt. Imre Pozsgai schloss diesbezüglich die Parteispaltung nicht mehr aus. Er wies jedoch darauf hin, dass dies den Abgang der Konservativen bedeuten würde. Damit ist die Trennungslinie in der Führung endlich auch mal in aller Öffentlichkeit deutlich geworden. Generalsekretär Károly Gross und seine Gefolgschaft haben sich nämlich auf der jüngsten ZK-Sitzung gegen einen vorgezogenen Parteitag ausgesprochen und sind seitdem dabei, die Reformkreise als unzulässige Fraktionen darzustellen. Die Tatsache nun, dass Pozsgai und Nyers für die ganze Mitgliedschaft sprechend die Forderungen der Reformkreise sich zu eigen gemacht haben und diese auch auf der nächsten Sitzung des Zentralkomitees am 29. Mai vertreten wollen, markiert eine neue, entscheidende Phase im Kampf um die Demokratisierung der KP. Aus Budapest, Gábor Kiszedy. Die Reformbewegungen in den osteuropäischen Ländern, sie bleiben natürlich nicht ohne Auswirkungen auch auf die internationalen Beziehungen. Die alten Schwarz-Weiß-Muster, dort der böse Osten, hier der gute Westen, wollen nicht mehr so recht in die Zeit passen. In den 50er und 60er Jahren sind diese sehr eingängigen Definitionsmuster einst Kern der Ost-West-Beziehungen gewesen, besser gesagt des Ost-West-Gegensatzes. Heute scheint eine Überprüfung dieser Grundhaltung angebracht zu sein. In unserer Kolumne stellt Dietrich Schwarzkopf die Frage, gab es früher eine Stabilität durch den Kalten Krieg? Gibt es heute dagegen international eher Instabilität durch Glasnost und Perestroika? Dietrich Schwarzkopf. Wieso besteht eigentlich Grund zu so viel Aufregung über den angeblich drohenden Zerfall des westlichen Bündnisses? Der Westen ist im Begriff zu erreichen, was er immer erreichen wollte. Die sowjetische Herrschaft über Osteuropa lockert sich. Wegen viel geringerer Systemveränderungen, als sie beispielsweise heute in Ungarn möglich sind, waren die Sowjets 1968 in die Tschechoslowakei einmarschiert. Die Sowjetunion selbst zeigt Bereitschaft zu innerer Reform und zur Zusammenarbeit mit dem Westen in einem bisher nicht für möglich gehaltenen Umfange. Der Kommunismus dankt ab als Wirtschaftssystem, als Parteiherrschaft, als Ideologie, die vorgab, Antworten auf alle Lebensfragen zu wissen. Zugleich entsteht ein starkes, selbstbewusstes Westeuropa, das sich auf einen umfassenden Binnenmarkt vorbereitet und sich zugleich für die Zusammenarbeit mit Osteuropa öffnet. dass der Kalte Krieg vorbei sei, wird man zu Recht wohl erst dann sagen können, wenn der eiserne Vorhang nicht nur, wie der sowjetische Außenminister meint, rostig geworden, sondern wenn er überall beseitigt ist, nicht allein in Ungarn. Aber es ist an der Zeit, dass sich der Westen Gedanken darüber macht, wie Europa nach dem Kalten Krieg aussehen könnte und sollte. Zunächst muss sich der Westen vor Augen halten, dass der gegenwärtige Zustand, den manche Kommentatoren schon als Sieg des Westens im Kalten Krieg bezeichnen, nicht durch Veränderung, sondern durch Beibehaltung der westlichen Politik erreicht wurde. Seit über 20 Jahren ist die gemeinsame westliche Politik gekennzeichnet durch die Verknüpfung von Verteidigungsbereitschaft und Entspannung. Es besteht kein Anlass, die westliche Verteidigungsbereitschaft zu mindern, weil sich die Entspannung günstig weiterentwickelt hat. Verringert werden sollen die Instrumente der Verteidigung und damit die Rüstungslasten auf beiden Seiten und unter Beseitigung von Ungleichgewichten. Der deutsch-amerikanische Raketenstreit hätte freilich nicht das Gewicht, das ihm vor allem auf amerikanischer Seite beigemessen wird, wenn er nicht exemplarisch wäre für die gegenwärtige Umbruchssituation. Die westliche Grundhaltung im Kalten Krieg war die des Containment, der Eindämmung der Sowjetunion. In Westeuropa hat diese Politik Erfolg gehabt. Über den sowjetischen Machtbereich von 1945 hinaus ist kein europäisches Land kommunistisch geworden. Jetzt bekennt sich die Sowjetunion zu einer Art von Selbsteindämmung und praktiziert sie auch bereits teilweise. Präsident Bush hat daraufhin die amerikanische Absicht proklamiert, die Eindämmung der Sowjetunion durch ihre Einbeziehung in die Völkergemeinschaft zu ersetzen. Was die Ausführung angeht, bleibt der Gedanke ähnlich vage wie der Gorbatschows vom gemeinsamen europäischen Haus. Auf die Fantasie der Europäer wirkt Bushs Vorstellung allerdings weniger inspirierend als die Gorbatschows. Amerika müsste, wenn es nicht den deutschen Außenminister allein als Visionär dastehen lassen will, seine Ideen über eine neue Ordnung inhaltlich anreichern. Zur Grundstruktur des Atlantikpakts gehörte ein doppeltes Containment. Die Eindämmung der Sowjets und die der Deutschen, die sich in einer Art von Selbsteindämmung auch zum Schutz vor sich selbst in das westliche Bündnis eingefügt hatten. Wenn jetzt die Sowjets nicht mehr eingedämmt werden sollen, muss es dann bei der Eindämmung der Deutschen bleiben? Auch in Amerika glaubt offensichtlich niemand ernstlich, die Bundesrepublik Deutschland müsse unter Kontrolle bleiben, weil sie sonst militärische Abenteuer beginge. Die auf amerikanischer Seite geäußerte Befürchtung ist vielmehr die, dass die Bundesrepublik von Gorbatschows Friedensschalmei verführt, in ihren Rüstungsanstrengungen ungebührlich und unverantwortlich nachlassen könnte. Von dieser Befürchtung wird nicht sauber genug die Erkenntnis getrennt, dass die militärische Strategie des westlichen Bündnisses nicht mehr allein von der Führungsmacht bestimmt werden kann. Die zweite in der amerikanischen Presse geäußerte Befürchtung ist, dass die Bundesrepublik mit gelockerten Bindungen zum Westen zur wirtschaftlichen Vormacht in ganz Europa aufsteigen könnte. Ein amerikanischer Kolumnist malt schon das Schreckgespenst einer D-Mark-Zone von Reykjavik bis Murmansk an die Wand. Als Instrument, die deutsche Wirtschaftskraft in Grenzen zu halten, war die NATO freilich nie gedacht. Viel vernünftiger wäre es doch, im Westen gemeinsam zu überlegen, welche Rolle die Bundesrepublik in abgestimmter Arbeitsteilung im Umgang mit einem sich verändernden Osteuropa übernehmen sollte. Wer Gorbatschows Umgestaltungswillen so ernst nimmt, dass er auf die Eindämmung verzichtet, sollte die deutsche Versicherung nicht minder ernst nehmen, dass die Bundesrepublik ihre Friedensverantwortung nur von der festen Verankerung im Westen her ausüben wird, einer Verankerung, die unverändert den deutschen Interessen entspricht, auch in einer Zeit, in der diese Interessen stärker hervortreten mögen. Adilov? Das war ein Mörder. Er wollte der alleinige Herrscher sein, um niemals vor irgendjemandem den Kopf beugen zu müssen. Er wollte der Größte sein. Wir haben uns alle gewundert, warum die Regierung in Moskau so lange geschwiegen hat. Wollte sie nichts wissen, nichts sehen? Usbekistan. Seit 5 Jahren wird hier einer der unglaublichsten Korruptionsskandale in der Geschichte der Sowjetunion aufgeklärt. 1983 wurde mit den Untersuchungen gegen hohe Sekretäre, Kader und Minister begonnen. Ein Geflecht von Korruption, Bestechlichkeit, Betrug und Tyrannei, das sich unter der Herrschaft von Brezhnev stabilisieren konnte, trat zutage. Erst in den letzten 4 Jahren, im Zuge von Gorbatschows Glasnost und Perestroika-Politik, sind allein in Usbekistan über 58.000 verantwortliche Parteimitglieder abgesetzt und ausgetauscht worden. Unzählige Prozesse gegen die sogenannten roten Mafiosi laufen derzeit in der gesamten Sowjetunion. Hier in Gurumsarai lebt die Landbevölkerung hauptsächlich von der Baumwollproduktion. In Usbekistan wird über die Hälfte der sowjetischen Baumwolle verarbeitet. Jedes Jahr rundeten die usbekischen Sekretäre der Roten Mafia in ihren Abrechnungen die Baumwollerträge um 1 Million Tonnen auf. Die Zentralregierung in Moskau zahlte prompt. Um 4 Milliarden Rubel haben die Baumwollmagnaten den Staat auf diese Weise betrogen. Allein 8 Millionen Rubel aus dem Baumwollbetrug gehen auf das Konto von Ahmadjan Atilov. Seit 1957 hat er die 12 Sofrosen in dieser Region geleitet. Über 25 Jahre lang. Moskau hat ihn ausgezeichnet. Als verdienten Baumwollpflücker, als Helden der Arbeit, als Mentor der Jugend. Aus seiner Region kamen die besten Ernteertragszahlen. Er ließ sich feiern als aufrechten Sozialisten, als Kinderfreund und immer wieder in unzähligen Zeitungsartikeln als Herr des Baumwolllandes. 1984 wurde er verhaftet. Stolz hatte Adilov, der Herrscher über dieses Land, Jahr für Jahr hier seine gefälschten Baumwollproduktionszahlen auf den kahlen Berghang pflanzen lassen. In seinem Verwaltungsgebäude ließ sich Adilov einen Lastenaufzug einbauen, um mit dem Auto bis ins Büro kommen zu können, ohne aussteigen zu müssen. Über 20 private Datschen und Ferienhäuser ließ sich der aufrechte Sozialist in seiner Regierungszeit errichten. Seine Reisen unternahm er nie ohne Leibwächter, Diener, private Köche und fahrbare Luxusküchenstudios. Dieses Bauwerk war als zentrale Residenz gedacht. Es wurde nicht mehr fertiggestellt. Eine eingezäunte Koppel. Nicht nur geeignet für Hirsche. Für Adilovs Verbrechersyndikat mussten bis zu 2000 Männer und Frauen arbeiten. Wie Leibeigene. Real existierender Feudalismus. Er schlug mich bis zum Umfallen. An die 200 Leute standen dabei. Er fing an, mich zu würgen. Da habe ich ihm die Hände weggerissen und mein Messer gezogen. Seine Leute haben mir die Hände festgehalten, sonst hätte ich zugestochen. Sie haben mich in den Wachraum geschleppt. Er hat mich vergessen. So bin ich nur mit einem Faustschlag davon gekommen. Am nächsten Tag musste ich in die Berge zu ihm und ihn um Verzeihung bitten. Warum habt ihr euch das alles gefallen lassen? Was sollten wir denn tun? Er hatte die Macht. Er hatte die Macht. Von den Geldern aus dem Baumwollbetrug ließ sich Adilov ein unterirdisches Privatgefängnis bauen, so groß wie eine U-Bahn-Station. Dutzende von Menschen wurden hier zu Tode gequält. In der Hauptsache arbeiteten sogenannte Sträflinge an dem Bau dieser Räume. Wie die Untersuchungen ergeben haben, hätte diese Anlage weder als Luftspeicher noch als Luftschutzkeller dienen können. Wir haben festgestellt, dass diese Kellerräume von Anfang an zur Verwahrung von Sträflingen bestimmt waren. Eine schlimme Zeit begann auch für diese 4 Männer, die vor 15 Jahren begonnen hatten, Nachforschungen über ihren Generaldirektor anzustellen. Monatelang trugen sie Zahlen zu Adylovs Unterschlagungen, Veruntreuungen, gefälschten Papieren und Fakten zu Gewalt, Erniedrigungen und mysteriösen Todesfällen zusammen. Mit einer umfangreichen Erklärung wollten sie die Parteispitze in Moskau aufrütteln. Wenn ich eine Ungerechtigkeit sehe, kann ich nicht an mich halten. Ich habe an viele Sekretäre geschrieben. Ihre Beschwerde schickten die vier Männer nach Moskau. Zur Überprüfung sollte eine Kommission nach Usbekistan kommen. Doch in der Nacht vorher wurde Tujitschijews Haus von Adylovs Leuten umstellt. Er und seine Familie konnten fliehen. 6 Jahre lang lebten sie auf der Flucht, unter falschem Namen. Bis Tujitschijew 1978 von Adylov aufgespürt und verhaftet wurde. Zu 8 Jahren Gefängnis wurde er verurteilt. Alleiniger Richter Adylov. Im parkähnlichen Garten des ehemaligen Herrschers Adylov. Ein Major erinnert sich, wie hier am 13. August 1984 die Miliz anrückte, um dem Unrechtregime ein Ende zu setzen. Eines wird die Menschen in Usbekistan immer an ihren Generaldirektor Adylov erinnern. Vor seiner Verhaftung ließ der Held der Arbeit und der aufrechte Sozialist noch ein Denkmal für sich errichten. Interessant dabei ist, dass man als Autor einen Esten gewählt hat, einen Wissenschaftler, der gleichzeitig in der UNO-Menschenrechtskommission sitzt. Rainer Müllerson nimmt auch nicht die jüngsten Parlamentsbeschlüsse in Vilnius und Tallinn zum Anlass seines Kommentars, sondern das Treffen der drei baltischen Volksfronten, bei dem Resolutionen verabschiedet wurden, deren Forderungen sich in den Beschlüssen der obersten Sowjets der Republiken widerspiegeln. Müllerson wendet sich gegen die Formulierung, diese drei Massenorganisationen seien die einzigen politischen Kräfte, welche Garanten der Perestroika darstellten. Als gäbe es die KPdSU gar nicht und als habe nicht gerade sie den Prozess der Perestroika in Gang gesetzt, kommentierte Pravda, um dann fortzufahren, die baltischen Republiken könnten eine Art von Laboratorium der Perestroika werden, wenn nicht nationalistische und extremistische Forderungen immer offener erhoben würden. In diesem Zusammenhang erkennt der Autor zwar grundsätzlich an, dass es 1939 ein, wie er sagt, nicht eben gentlemanlikes Einverständnis zwischen Stalin und Hitler über die Annexion der baltischen Staaten gegeben habe. Aber, fährt er fort, welche Chancen hätten die baltischen Staaten sonst gehabt? Sie konnten nicht neutral bleiben, wie die Schweiz oder Schweden, sie wären sonst zum Brückenkopf der Aggression gegen die UdSSR geworden. Durch den freiwilligen Anschluss an die Sowjetunion haben sie sich in die Front der antifaschistischen Staaten eingegliedert. Soweit das Zitat. Die Argumentation Müllersons läuft darauf hinaus, den Balten heute eine Tendenz zur Loslösung aus dem Unionsverband der UdSSR zu unterstellen. Selbst wenn dies nicht wörtlich in den Beschlüssen steht, so der Autor, kann man diese nicht verstehen, wenn die Autoren nicht die Loslösung aus der UdSSR im Auge gehabt haben. Nach Auffassung der Pravda ist dies aber eine Forderung, welche der Perestroika zuwiderläuft. Von ihrem Erfolg hänge nicht nur die innere Stabilität der Sowjetunion ab, kommentiert das Blatt, sondern dies habe einen Einfluss auf die gesamte Weltpolitik. Im Weltmaßstab erlebe man gegenwärtig bei souveränen Staaten eine freiwillige Einschränkung ihrer Souveränität, und zwar zugunsten internationaler Organisationen. Die Balten aber wollten das Rad der Geschichte auf das Jahr 1939 zurückdrehen und verfolgten eine überlebte Nationalstaatsideologie. Immerhin erkennt der Autor eine Reihe von Forderungen der Volksfronten an, soweit sie im Sinne der Reformpolitik sind. So kommentiert er ausdrücklich positiv die Forderung nach größerer wirtschaftlicher Selbstständigkeit. Allerdings in einer, wie er sagt, echten Föderation auf der Basis nationaler Staatlichkeit. Ein Bündnis gleichberechtigter Republiken. Die Zerstörung des tropischen Regenwaldes geht unvermindert weiter, trotz aller Proteste von Umweltschützern, trotz aller Absichtsbekundungen der Politiker. Die grüne Lunge der Erde wird vernichtet. Die Folgen sind dramatisch umfangreiche Klimaveränderungen infolge des sogenannten Treibhauseffektes, Ausrottung ganzer Indianerstämme, zum Beispiel in Brasilien, Vernichtung von Tieren und Pflanzen. Es kam schon öfter vor, dass sich Großbritannien und die Sowjetunion gegenseitiger Spionage beschuldigten und als Reaktion wechselseitig Diplomaten des Landes verwiesen. Unklar blieb in der Regel, welche Seite nun mit der Ausspähung der anderen begann und welche nur reagierte. Wahrscheinlich, Margarete Limberg in London, vergeben beide Seiten sich nichts, sind beide, was Spionage angeht, keine Waisenknaben. Worum geht es im neuesten Fall? Ja, man muss vielleicht zunächst mal schildern, wie das abgelaufen ist. Am Freitag, am letzten Freitag also, hat die britische Regierung 8 sowjetischen Diplomaten und 3 Journalisten mitgeteilt, dass sie binnen 14 Tagen das Land zu verlassen haben. Die Briten haben darüber in der Öffentlichkeit zunächst nichts verlauten lassen. Offensichtlich, so vermutet man, in der Hoffnung, dass vielleicht diesmal die...